Finale, Applaus, Schluss und aus. Doch noch kein Ade. Die Blätter verwehen im Wind. Still fällt der Schnee. Die Spiele gehen weiter, immer weiter. Allee, allee!